servier deine Liebe oder lege sie auf Eis. Vergiss nicht, deine Interessen zu pflegen, denn alle anderen arbeiten dagegen. Angst und Schuld beginnen in einem vertrauten Kreis. Drum konservier deine Liebe oder lege sie auf Eis. Der Feind, den du in der Gesellschaft vermutest, in Wahrheit sitzt er neben dir und macht, dass du verblutest. Du willst es nicht erkennen, denn dann würdest du ja sehen, er hat auch eine gute Seite, dein Weltbild wird sich drehen. Angst und Schuld beginnen in deinem vertrauten Kreis. Drum konservier deine Liebe oder lege sie auf Eis. Ja. Ja. Schuld beginnen in deinem vertrauten Kreis. Drum konservier deine Liebe oder leg sie auf Eis. Ja, ich bin da und ich hab euch was zu sagen. Es gibt sehr viele Sachen, die zurzeit an mir nagen. Es ist ein Problem und das will ich nicht sehen, denn meine Freundin könnte dann einfach gehen, wenn ich ihr sage, ich brauche mehr freie Tage, wo ich mehr Kunst mache. Das wäre für sie doch nur eine Plage. Und was wäre die Rache? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht lässt sie mich hier. Und es war schon eine Warnung, die ich nicht gehört hab. Es bringt mich doch ins Grab, darüber nachzudenken. Ich kann mir nur den Kopf verrenken darüber.